Geld ist nicht das Papier, auf dem es gedruckt wird. Wer Geld hat, Geld ist gleichbedeutend mit Potenz, mit machen können. Wer Geld hat, hat die Option zu machen. Dagegen kann, wer kein Geld hat, nichts tun. Er kann mehr arbeiten. Erste Option. Er kann Lotto spielen. Zweite Option. Oder er kann... Benz zu Mama und ein Benz zu Papa, scheißegal was er mich kostet, der Besitzer, alter Knacker. Hinterher rennen kann er nicht, macht er nicht, niemals. Wenn ich das Geld hab, auf jeden Fall vielleicht. Spaß beiseite, ich muss erstmal in die Kasse kommen. Vielleicht mach ich einen falschen Move und sitz dann im Knast, Honk, das ist meine Antwort. Ich hab doch gesagt, lass deine Hände hinterm Kopf. Der ganze Laden wird gerobbt, sei wie es Wort vom Gangster. Die Engel Opa Kurve, Musiker ist Ghetto Blaster. Verdammt man, bekommt die Pump in die Brust geballert. Hab den Kopf nicht gesehen, Arsch, kill für mich den Bastard. Wart mal, lad erstmal nach, man. Baller den Bullen und zersäge sein Panzer. Jetzt oder nie, sag mir, gehst du mit mir rein? Oder hast du vielleicht schon genug von den Schein? Was? So sieht's aus im Kiosk. Zwischen Red Bull und Chips fliegen die Kugeln in dein Gehirn, wenn du die Kasse nicht lässt. Sag Buh! Was? So sieht's aus im Kiosk. Zwischen Red Bull und Chips fliegen die Kugeln in dein Gehirn, wenn du die Kasse nicht lässt. Wir brauchen erstmal einen Plan, ich besorg's paar Schafe, sie skat mein Clan. Jungs von der Straße, und wenn es losgeht, bra, bleib schön ruhig. Gib dir ne Jackie und dann drehen wir durch, danach bunkern wir uns. Keiner soll wissen, Knarre unterm Kissen auf Gesetze geschissen. Nach dieser Aktion fliegen wir nach Phuket. Ich steh im Gang zwischen Red Bull und Durex. Gefälschte Papiere, aber wart mal, bra. Ich glaub, der Kassierer hat Angst, mein Bra. Ich halt ihm die Wumme direkt ins Gesicht. Gib mir die Summe, sonst wirst du gefickt. OL, Bruder, ich schwör dir auf alles. Heute darf nichts schief gehen, ich kann schon das Ziel sehen. Pop, pop, pop, drei Kugeln in die Brust. Wenn er aufmuckt, dann buh, buh, buh, buh. Was? So sieht's aus im Kiosk. Zwischen Red Bull und Chips fliegen die Kugeln in dein Gehirn, wenn du die Kasse nicht lässt. Sag Buh! Was? So sieht's aus im Kiosk. Zwischen Red Bull und Chips fliegen die Kugeln in dein Gehirn, wenn du die Kasse nicht lässt. Mach den safer, mach den safer. Oder willst du wegen Fluss 7 Schuss in die Brust? Trete die Tür ein bei Lotto Toto. Oh oh, RAM ist zu loco. Ich will eine Millionetto. Bring mir die Scheine, aber pronto. Siskat Ghetto, Siskat Ghetto. Meine Jungs haben keine Gnade. Männersache, Waffen geladen. Also was los, gib mir das Moos. Im Chefsessel, links, rechts, Smithen, Wesson. Lass mich Geld fressen, Endlevel, Fuß, Fessel. Was? So sieht's aus im Kiosk. Zwischen Red Bull und Chips fliegen die Kugeln in dein Gehirn, wenn du die Kasse nicht lässt. Sag Buh! Was? So sieht's aus im Kiosk. Zwischen Red Bull und Chips fliegen die Kugeln in dein Gehirn, wenn du die Kasse nicht lässt.